NDR Radio 3 Hörspiel. Pierre Henry, der französische Pionier der Musik konkret, hat im vergangenen Jahr für seine Radiokomposition Antagonismen, die wir Ihnen heute Abend vorstellen möchten, den renommierten Karl-Tschucker-Preis des Südwestfunks für Hörspiel als Radiokunst erhalten. Henry, der im Dezember des vergangenen Jahres seinen 70. Geburtstag beging, hat in rund 50 Jahren seiner kompositorischen Arbeit in den unterschiedlichsten Techniken und Stilen experimentiert. Dabei hat er neue ästhetische Erfahrungsbereiche erschlossen und die Grenzen zwischen Musik, Sprache und Radiokunst überschritten. Er arbeitete unter anderem mit dem Choreografen Maurice Béjart zusammen, realisierte experimentelle Musik mit Texten und Stimmlauten, produzierte für Bühne, Film und Popgruppen. Sein kompositorisches Œuvre wurde vor allem in Frankreich mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Antagonismen, eine intime künstlerische Äußerung des Komponisten, verbindet, so die Preisfindungsjury, gefundene und erfundene Klänge, musikalische Reflexe aus Natur und Umwelt zu 11 poetisch-suggestiven Hörbildern. Brennpunktartig konzentriert der Pionier der Musik konkret und der Radiokunst unterschiedliche Stationen und Erfahrungen einer langen künstlerischen Entwicklung. Pierre Henry äußerte sich anlässlich einer Vorstellung seiner Klangkomposition Antagonismen folgendermaßen: Mesdames, Messieurs, seien Sie heute Abend vom Licht geschlagen und todesblind. Die Luft, die unsere Gegenstände umgibt, ist voll von fantastischen Wesen und aus ihr ziehe ich die Klänge für die Komposition. Das Thema der Antagonismen ist nicht weit entfernt von einem Buch der Toten. Das Buch beginnt da, wo die Geschichten enden. Meine Musik entsteht in dem Augenblick, wenn die Instrumente im Todeskampf liegen. Wir werden nicht ins Jenseits gehen, weil wir auf unseren Stühlen sitzen bleiben, aber eine Schneise ist abgesteckt für das Abenteuer und die Entdeckungen. Ich träume von einer Geste, von einer Reise ohnegleichen. Der Karl-Tschucker-Preis für Antagonismen, eine Produktion vom Studio Akustische Kunst des WDR, wurde Pierre Henry anlässlich der Donaueschinger Musiktage am 18. Oktober des vergangenen Jahres verliehen. Bevor wir Ihnen nun Radiokomposition Antagonismen vorstellen, bringen wir vorweg die Laudatio für Pierre Henry, die Johann Georg Scharschmidt anlässlich der Preisverleihung in Donaueschingen gehalten hat. Im Jahr 1953 kündigt das Programmheft der Donaueschinger Musiktage für den 10. Oktober 22 Uhr in der Festhalle ein Werk mit dem Titel Orphée 53 an. Untertitel Spectacle Lyrique von Pierre Schaeffer nach einer Musik konkret von Pierre Henry und Pierre Schaeffer. Unter den Ausführenden sind neben Instrumentalisten und Stimmen sozusagen gleichberechtigt zwei Techniker genannt, ein Toningenieur und jemand, der für die Montage verantwortlich ist. Das Publikum erfährt in dem Begleittext, was Musik konkret bedeutet. Ich zitiere den ersten Absatz. Während die bisher gebräuchliche und übliche Musik von Anfang an in eine Partitur niedergeschrieben wird und dann Note für Note von einem Instrumentalisten oder Sänger wiedergegeben werden muss, ist die Musik konkret aus Tönen und Klanggestalten komponiert, die bereits vorher mit elektroakustischen Mitteln, in Klammern Schallplatte, Tonband, festgehalten werden. Diese einzelnen Töne oder Klanggestalten werden dann, heute vor allem mittels des Magnettonbandes, schönes altmodisches Wort, gemischt und in einer Art Montage vereinigt. Ihre Wiedergabe erfolgt dann ebenfalls auf elektroakustischem Wege durch Lautsprecher. Ende des Zitates. Es wird dann im Weiteren darauf hingewiesen, dass das Rohmaterial für die Musik konkret zu großen Teilen auch aus Geräuschen und Klängen genommen wird, wie sie zum Beispiel in der Natur existieren oder etwa auf exotischen Musikinstrumenten. Kurz, das Kompositionsmaterial kann aus den unterschiedlichsten und nicht festgelegten Quellen stammen. Die Aufführung 1953 endete zwar mit lautstarker und totaler Ablehnung durch das Publikum, aber es war, wie wir heute wissen, ein Beweis für den Spürsinn der damals verantwortlichen Programmmacher. Der Karl-Tschucker-Preis existierte noch gar nicht. Aber das damals Gehörte erfüllte bereits etliche Kriterien, die 1969 für den Karl-Tschucker-Preis neu aufgestellt wurden. Ich zitiere: Den Preis erhält die beste radiophone Produktion. Eine Produktion, in der Sprache, Geräusche und Musik nach musikalischen Formprinzipien behandelt werden. Der Werkkatalog von Pierre Henry von 1953 bis heute ist von beeindruckender Fülle, Vielseitigkeit und Fantasie. Er markiert eine Vielzahl von entscheidenden Anregungen auf dem Gebiet der Radiokunst und führt somit fast konsequenterweise zum heutigen Tag. Aber bleiben wir noch einen Moment in der Vergangenheit. Nach der Auflösung des Teamworks mit Pierre Schaeffer und der Gründung seines eigenen Produktionsstudios schuf Henry sich unter anderem ein riesiges Klangarchiv aus Rohmaterialien, aber auch schon vorgefertigten Montagen und Produktionen. Ich wage einen Vergleich. Ein Vergleich mit einer fantastischen Automobilfabrik. In Hallen von gigantischem Ausmaß lagern unzählige Teile, aus denen ein visionärer und mit Fantasie und Witz begabter Konstrukteur, der gleichzeitig ein begnadeter Techniker ist, immer wieder neue Fabrikate zusammenbaut, die er zum Erstaunen, Entsetzen oder zur Freude der Menschen laufen lässt. Singuläre Modelle, deren stilistische und ästhetische Ausformung außerordentlich konträr und keinem System verpflichtet erscheinen, dennoch aber unübersehbar von einem Mann erfunden worden sind. In dem ersten für den WDR 81-82 produzierten Radiowerk von Pierre Henry, dem Journal des Maisons, Tagebuch meiner Töne, das etwas von einem ersten Überblick oder einer Zusammenfassung des bis dahin Geschaffenen in sich trägt, gibt es drei fiktive Tagebuchaufzeichnungen, die ich hier zitieren möchte, obwohl sie ein wesentlicher Bestandteil der kompositorischen Struktur des Werkes sind. Mit dem Zitat vom 1. Dezember 1980 beginnt das Werk. Ich lese die deutsche Übersetzung, die neben dem von Pierre Henry selber französisch gelesenen Original auch in das Werk integriert ist. Tagebuch meiner Töne. Alles, was ich weiß, alles, was ich sehe, alles, was ich höre, ich wähle es aus und strukturiere es wie klingende Zeit. Klingende Zeit ist ein Gewebe, das Vergangenheit und Zukunft miteinander verbindet. Aus diesen Verbindungen mache ich Musik. Das zweite Zitat lautet: Erwartung, 5. April 1960. Gern bleibe ich allein und spüre, dass ich im Gefühl der Erwartung existiere. Mikroskopische Spannungen durch Geräusche, Schwingungen, Zeiten. Seit meiner Kindheit habe ich die Zeit musikalisch wahrgenommen. Langeweile, unangenehme Zeiten sowie bereichernde und aufregende. Oft war ich allein. Die Einsamkeit hat mir ermöglicht, jede Minute wahrzunehmen und zu analysieren. Diese starken Momente und diese schwachen Momente schufen eine Dynamik der Akzente, die mir geblieben ist. Und schließlich das dritte Zitat. Über Musik im weiteren Sinne, 6. Juni 1960. Meine ersten Erinnerungen an Musik im weiteren Sinne sind das Gewitter, der Wind und die Eisenbahn. Wir lebten auf dem Lande in einem ziemlich alten Hause mit sehr dicken Wänden. Wir hatten einen großen Garten mit einem Teich, einem Wald, einer Quelle, einem Vogelhaus, Hühnern. Und ganz hinten fuhr die Eisenbahn. Der Eisenbahnzug in der Ferne ist ein guter Geräuschgenerator. Gefilterte Töne, die sich einander angleichen, einander beleuchten und verschmelzen. Variation, Mutation. Das Rollen des Donners, der einsetzende Regen, das Rauschen des Windes. All dies ließ mich an eine totale Musik denken. Man kann die ganze konkrete Musik in zwei Bildern erklären. Die fotografische Vergrößerung und die Sprühquelle. Ein Ton kann tausende von Tönen durch Selbstbefruchtung zur Welt bringen. Zitat Ende. Im Hinblick auf das Werk Antagonismen schien mir dieser Vorspann angebracht. Pierre-Henri schöpft in seinem jüngsten Werk aus einem riesigen Reservoir seines musikalischen Lebens. Anders gesagt, man hat den Eindruck, als erzähle er sein Leben über diese Komposition. Seine Klangfantasie, seine Dynamik, man spürt immer wieder den professionellen Schlagzeuger. Seine von allen Zwängen freies Komponieren öffnet beim Hören akustische Räume, die angefüllt sind mit Tönen, Geräuschen, Stimmen, Schwingungen, Bildern, aber auch mit Gerüchen, Visionen, mit Poesie, Schrecken, Trauer und mehr. Vordergründig beziehen sich einzelne Titel der Komposition wie Terre et Mer, Erde und Meer, oder Enfer et Piano, Hölle und Klavier, Rhythm et Châtiment, Rhythmus und Bestrafung auf das Gesamtthema. Aber mir scheint, dass der Begriff Antagonismen auch über dem gesamten Werk und Leben von Pierre-Henri stehen könnte. Michel Chillon, ein profunder Kenner des Werkes von Pierre-Henri und selber Komponist mit Hilfe des Tonbandes, hat einmal festgestellt, Pierre-Henri hat nie aufgehört zu erfinden, nie aufgehört, seine Handschrift zu verändern. Und Henri selbst? Man muss die Musik töten, um sie wieder zum Leben zu erwecken. Ein radikaler Satz. Aber ich denke, richtig ist dieser Gedanke für viele, vielleicht für alle, die heute Musik schaffen oder interpretieren. Und noch einmal zur Erinnerung. Alles, was ich weiß, alles, was ich sehe, alles, was ich höre, ich wähle es aus und strukturiere es wie klingende Zeit. Klingende Zeit ist ein Gewebe, das Vergangenheit und Zukunft miteinander verbindet. Aus diesen Verbindungen mache ich Musik. Hören Sie nun Antagonismen von Pierre-Henri. Thank you. Thank you. Thank you.

Los! Thank you. Thank you. Auf NDR Radio 3 brachten wir die mit dem Karl-Tschuka-Preis 1997 ausgezeichnete Klangkomposition Antagonismen von Pierre Henry. Realisation ebenfalls Pierre Henry. Sie hörten eine Produktion des Studios Akustische Kunst des WDR aus dem Jahr 1996. Zuvor brachten wir in einer Aufnahme des Südwestfunks die Laudatio auf Pierre Henry, erhalten von Johann Georg Scharschmidt, anlässlich der Preisverleihung vom 18. Oktober 1997 in Donaueschingen.